schon Bodo? Wir schon. Das ist der mit dem Wacker. Los geht's. Mir fliegt der Draht aus dem Mütze um mein Bauch tritt raus. So ein Krach hält doch kein Mensch im Kopf mehr aus. Ich guck aus dem Fenster und glaub ich schiel, weil mein Gartenzaun grad in sich zusammenfiel. Denn wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Noch am Baggerloch. Das ist